ما بتصير وانت ليش ان شاء الله خفر ابو شندوج اللي تعالى ايه روح داس ايش ان شاء الله ادبس وعندك مختار لانه مفكرون قاعد امزح المهم شيء السلام كنا قد تكلمنا بارك الله فيكم أن إسماعيل عليه السلام تزوج في مكة وكان له من الأولاد 12 رجلا وأكبر أولاده كان نابت من نابت يشجب ومن يشجب يعرب ومن يعرب تيرح ثم ناحور ثم مقوم ثم أدد ثم عدنان ومن عدنان معد وعك ومن معد قبائل العرب ومن معد قريش. أولاد إسماعيل كانوا قد تولوا البيت وولوا أمور البيت أمور بيت الله الحرام في مكة. ثم أتى رجل اسمه مضاد أو مضاد يا مضاد يا مضاد الجرهمي وتولى البيت وكان الجراهمة هم الذين على البيت وكان معهم بنو إسماعيل لم يعني ينازعهم هذا الأمر وهذا تكلمنا عليه في المرة السابقة. ثم ظلم الجراهيم فغلبهم خزاعة يعني غلبت خزاعة على البيت وأخذوا خزاعة البيت. فلما كان بينهم حرب بين خزاعة وبين الجراهيم فولي أمر البيت غبشان من خزاعة وكان منهم عمرو بن الحارث الغبشاني أو الغبشاني وكان من أكابر خزاعة حليل بن حبشية الخزاعي وكان له بنت اسمها حبة وخزاعة هي التي استمرت في حكم يعني في ولاية البيت ومن خزاعة عمرو بن لحي الخزاعي الذي قلنا هو أول من جلب الأصنام إلى البيت. لاحظوا هذا الاسم بارك الله فيكم حليل الخزاعي أو ابن حبشية ابن سلول الخزاعي الذي له كانت بنت اسمها حبة. بارك الله فيكم كلاب ابن مرة كلاب ابن مرة كان متزوجا من فاطمة بنت سعد فولدت له زهرة أو زهرة يقال أيضا وقصي ومات كلاب وقصي طفل وأتى مكة رجل كان اسمه ربيع بن حرام فتزوج فاطمة وأخذها إلى بلاده إلى عذرة فحملت قصيا معها ولكن بقي زهرة أو زهرة بقي في مكة. وهناك لما كانت أم قصي يعني فاطمة بنت سعد ابن سيل لما كانت في عذرة ولدت رزاحا وكان أخو قصي من أمه. فلما كبر قصي بن كلاب تسابه هو ورجل من عذرة من هذه القبيلة فقال له، وهم أهل قضاعة، اسمهم قضاعة القبيلة، فقال له، عيره بأنه ليس منهم. فرجع قصي إلى أمه مغضبا غضبان أنه هذا عيرني أني لست منهم. فقالت له أمه، نعم هو كما قال، أنت لست منهم، وإنما قومك خير من قومه، قومك خير من قومه، وأنت من أهل مكة، وأخوك وابن عمك في مكة، وأنت قريش، من قريش قرشي أنت. فعاد قصي بن كلاب إلى مكة بعد أن خرج منها. في هذه الآونة من كان يحكم مكة؟ أهل خزاعة. من منهم؟ حليل الخزاعي. فتزوج قصي بن كلاب حب بنت حليل الخزاعي، وولدت يعني، وكان من هذه قصي عبد الدار، عبد مناف، عبد العزة، وعبد، هؤلاء الأربع، عبد الدار، عبد مناف، عبد العزة، وعبد. وكثر ولد قصي ابن كلاب وانتشر. فلما هلك حليل أمر بأن يلي البيت بعده من؟ قصي بن كلاب، قصي ابن كلاب. وقيل أن قصيا لما هلك حليل رأى نفسه أنه هو الأصلح، لأن يكون حاكم مكة وزعيم مكة. فماذا فعل؟ فجمع ولد عمه من ولد إسماعيل ومن أهل قريش، فتكلم مع بني كنانة وقريش، ودعاهم إلى إخراج خزاعة وبني بكر من مكة، وأتى واستنصر بأخيه اللي قلنا رزاح ابن ربيعة، كان من أهل ربيعة، استنصره فأتى ومعه إخوة لأبيه، وكانت بينهم حرب شديدة جدا، انتهت إلى انتصار قصي ابن كلاب ومن معه على أهل خزاعة وبني بكر وإخراجهم من مكة. وكان في مكة مآثر في قريش، كان في هناك خمس، بارك الله فيكم، مآثر. الأولى اسمها الحجابة. الحجابة هو من عنده مفتاح الكعبة. السقاية، سقاية الحجيج، لما يأتي أهل الحج يسقوهم، يأتوا بالماء ويجعلوا معه عسل أو نبيذ أو تمر ويسقوا للناس، هذا مكرمة كانت، ما يأخذوا فلوس، إنما هكذا. الثالث الرفادة. الرفادة بارك الله فيكم هي إطعام الحجيج، يطعموهم، يأخذوا منهم شيء، يطعموهم، هذا في الجاهلية، أما اليوم يغلوا الأسعار على الحجيج. اللواء هو علم الحرب، يعني من الذي يحمل علم الحرب. والندوة هي دار الندوة التي يجتمع فيها أهل قريش للقرار، يعني دار العقيد. نعم. ماذا فعل قصي؟ أمر أهل مكة أن يأتوا ببيوتهم ويبنوها حول الكعبة، وجعل دار الندوة باتجاه الكعبة. طبعا قصي بن كلاب كما ذكرنا، انتبهوا هذه الأسماء الأربعة، خلوها في بالكم، اللي هي عبد الدار، عبد مناف، وعبد العزة، وعبد. أما عبد مناف وعبد مناف وعبد، فكانوا هؤلاء كان لهم شرف كبير، إلا عبد الدار فما كان له شرف كبير في قومه. فلما رأى قصي هكذا قال له، لأولينك أمر البيت. فلما مات يعني قبل أن يموت قصي بن كلاب، أعطاه كل هذه الأمور لعبد الدار لابنه، وهو الأكبر منهم، فأعطاه داره، دار الندوة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة. نترجم بعدين نعود. بارك الله فيكم. Wir haben gesprochen vorigen Unterricht im Unterricht über die Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir haben gesagt, Ismail alaihi salam hat in Mekka geheiratet und er hat viele Kinder dann gehabt. Er hat 12 Kinder gehabt, Ismail alaihi salam. Der älteste davon war Nabit. Der hieß Nabit. Von Nabit kam Yashjub, dann Ya'rub. Nabit, dann sein Sohn Yashjub. Von Yashjub kam Ya'rub. Von Ya'rub kam Tirah. Von Tirah kam Nahur. Dann Muqawwam. Dann Adad. Dann Adnan. Und von Adnan kommt Ma'ad. Und Ma'ad ist sozusagen der Großvater von Quraysh. Der Großvater von Quraysh. Von der Abstammung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. In Mekka natürlich waren die Kinder von Ismail die Führer in Mekka. Und die haben natürlich Macht gehabt. Als dann Ismail alaihi salam starb und dann sein Sohn Nabit starb, dann kam eine Person, die hieß Mudad ibn Amr. Mudad ibn Amr al-Jarhami. Dieser Mann, der hat sozusagen die Führung in Mekka bekommen. Das heißt jetzt, die Führung von Mekka war nicht mehr bei den Kindern von Ismail, sondern bei ihren Onkeln. Onkel Mutterseite. Weil Ismail a.s. von Jarhum geheiratet hat. Auf jeden Fall, die Kinder von Ismail, die haben nicht getan. Und weil die anderen, die Führer waren ihre Onkel, die haben geschwiegen. Und Mekka ist größer geworden und so weiter. Aber diese Leute von Jarhum, die haben Unrecht getan. Später. Und sie waren schlechte Leute. Und sie haben die Gelder, was man an Al-Kaaba gegeben hat, die haben alles für sich selber behalten. Ja, die haben das, Barakallahu fikum, für sich selber behalten. Und diese Al-Jarahima oder Al-Jurahima, das bedeutet, diese Al-Jarahim, Barakallahu fikum, die haben sehr schlecht getan. Und hier gab es in Mekka Leute von Banu Bakr und von Khuza'a. Khuza'a ist auch eine Person und von ihm kam so ein arabischer Stamm, die heißen Khuza'a. Diese Leute von Khuza'a und von Bani Bakr, die haben gesehen, wie Al-Jarahima schlecht getan haben. Dann haben sie sich entschieden, dass sie gegen diese Leute kämpfen. Und dann haben sie gegen die Al-Jarahima gekämpft, diese beiden arabischen Stämme. Und die haben den Sieg bekommen. Und hier, als Al-Jarahima von Mekka weg wollten, sie haben Zamzam zerstört. Sie haben drin Schwerter getan und alles und so weiter. Und man könnte nicht mehr wissen, wo Zamzam ist. Und die Leute haben das so gelassen. Dann haben Khuza'a und Banu Bakr, die haben Mekka übernommen. Die waren die Führer. Und derjenige, der das sozusagen, der Führer erstmal, der war Amr ibn al-Harith. Amr ibn al-Harith al-Ghabshani. Und von Khuza'a gab es eine Person, die sehr bekannt war, der hieß Hulayl ibn Habashiyya al-Khuza'i. Bitte diesen Namen. Dieser Mann hat eine Tochter gehabt, die hieß Hubba. Und bitte diesen Namen merken. Das bedeutet Hulayl ibn Habashiyya ibn Salul al-Khuza'i. Und seine Tochter Hubba, die war die Führerin von Mekka. Und die Leute von Khuza'a, die sind 300 Jahre oder 500 Jahre Führer geblieben für Mekka. Und einer von ihnen war sehr schlimm. Der hieß Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Und der Mann, wir haben über ihn schon gesprochen, wir haben gesagt, dieser Mann, der war der Erste, der Götzen nach Mekka geholt hat. Er hat nach Mekka Götzen geholt. Auf jeden Fall, Khuza'a haben auch schlecht getan. Und die haben angefangen, Unrecht in Mekka zu tun. Und hier, barakallahu fikum, reden wir über eine Schlüsselfigur in der arabischen Geschichte. Es war eine Person, die hieß Qusay ibn Kilab. Qusay ibn Kilab. Dieser Qusay ibn Kilab ist sehr wichtig, weil Qusay ibn Kilab die Tochter von Hulayl al-Khuza'i geheiratet hat, diese Hubba. Und später hat Qusay die Führung in Mekka übernommen. Sein Vater hieß Kilab ibn Murra. Der hat eine Frau, die hieß Fatima bin Sa'd, geheiratet. Fatima bin Sa'd hat zwei Söhne gehabt. Zuhra oder Zahra, entweder mit Dhamma Zu oder Za. Zuhra oder Zahra und Qusay. Aber was passierte, als Qusay noch ein kleines Kind war, starb sein Vater Kilab. Starb. Und dann kam eine Person, der hieß Rabi'a ibn Haram, der hat diese Frau geheiratet und er hat sie mitgenommen zu einem anderen, sozusagen, Land. Und Qusay ist mit ihr gegangen. Qusay ist dort aufgewachsen und er hat noch einen Bruder gehabt, der hieß Rizah, von seiner Mutter, mutterlicher Seite. Und Qusay ist ein Mann geworden, aber der war in einem anderen Land. In Rabia, bei Rabia. Eines Tages, als er starker Mann geworden war und so weiter, hat er Problem mit einem anderen gehabt. Der Mann hat ihm gesagt, du bist nicht von uns sowieso. Und du bist eine Person, die wir deine Familie nicht kennen. Wir haben gesagt, die Araber, die haben diesen Nationalstolz gehabt. Natürlich, Qusay hat einen Schock bekommen. Der ist zu seiner Mutter zurück. Der hat ihm gesagt, was ist los? Da hat sie ihm gesagt, ja, das stimmt, du bist nicht von diesen Leuten. Du bist nicht von Quda'a. Diese Stamm hießen Quda'a. Du bist nicht von ihnen, von Rabia. Du bist nicht von ihnen, aber du bist von einer besseren Familie und von einer besseren Abstammung als diese Abstammung. Du bist aus Quraysh, du bist aus Mekka und deine Brüder und deine Onkel, die sind sozusagen die Führer in Mekka. Dann ist Qusay zurück nach Mekka. Qusay ibn Kilab. Als er zurück nach Mekka kam, der Führer von Mekka war Hulayl ibn Habashiyya ibn Salul al-Khuza'i. Qusay hat die Tochter von ihm geheiratet, die hieß Hubba. Die hieß Hubba. Und sie hat vier Kinder geboren. Der erste hieß Abduddar. Und bitte diesen Namen merken. Abduddar. Der zweite Abd Manaf. Oder man sagt Munaf auch. Abd Manaf oder Munaf. Beide richtig. Drittens Abduddar, Abd Manaf, Abdul Uzza und Abd. Diese vier Leute. Natürlich, als Hulayl beim Sterben war, manche jetzt Geschichtler, Historiker sagen, Hulayl sagte, derjenige, der mich beerben sollte bei Führung von Mekka, muss der Qusay sein, weil er sehr gut war. Andere sagen, nein, das war anders. Als Hulayl starb, Qusay hat überlegt, der ist die beste Person, die diese Führung übernimmt. Dann hat er seine Onkel und seine Familie gesammelt und er hat Kontakte zu seinen Brüdern in Rabia gehabt, zu Rizah, sein Bruder. Die hat sie alle geholt und die haben gegen die Leute von Khuza'a gekämpft und das war ein harter Kampf, Aber am Ende hat Qusay gewonnen und Qusay ibn Kilab ist der Führer von Mekka geworden. Und ihr könnt euch erinnern, als wir über Mekka gesprochen haben, wir haben gesagt, es gibt sozusagen System in Mekka und es gab fünf Haupt, sozusagen jetzt wie Ministerien. Fünf Hauptministerien in Mekka gab es. Erstens, das hieß Al-Hijaba. Al-Hijaba. Was bedeutet Al-Hijaba? Al-Hijaba. Al-Hijaba, das bedeutet, wer den Schlüssel von Al-Kaaba hat und wer die Leute reinlässt und rauslässt. Das heißt Al-Hijaba, weil Al-Kaaba sehr wichtig war. Dann As-Siqaya. As-Siqaya. Das heißt, die Leute damals, die haben den Pilgern zum Trinken gegeben, ohne dass sie von ihnen Geld nehmen. Die haben Wasser geholt und die haben mit Wasser entweder Honig oder Joghurt, Milch oder Datteln oder Rosinen da mit dem Wasser gemischt und die haben das als Getränk für die Pilger gegeben, umsonst. Drittens, Ar-Rifada. Ar-Rifada, die haben den Leuten Essen gegeben, den Pilgern Essen gegeben, als sie nach Mekka pilgerten. Essen. Die haben für sie gekocht und so weiter, die haben gegeben. Und dann Al-Liwa. Al-Liwa. Al-Liwa bedeutet die Flagge. Das wird die Kriegsflagge. Wer hat die Kriegsflagge? Und weil das war eine Ehrung, wer die Flagge trägt beim Kampf. Und dann An-Nadwa, das war sozusagen wie heute Parlament. An-Nadwa, das ist ein Haus vom Führer von Mekka, die kommen zu ihm, die Leute, und dann beraten sie und am Ende haben sie einen Beschluss. Und diese fünf, sozusagen wie Ministerien jetzt, hat Qusay ibn Kilab bekommen, die fünf. Und er hat den Leuten gesagt von Mekka, ihr müsst alle eure Häuser um Al-Kaaba bauen und ihr kommt zusammen. Und er hat das so wie komplex gemacht. Und sein Haus, der hat die Tür zu Al-Kaaba. Qusay dann war der Führer von Mekka und er war eine sehr gute Person, Qusay hieß er. Und wie ich schon gesagt habe, erzählt habe, der hat vier Kinder gehabt, vier Söhne gehabt. Abd Munaf oder Abd Manaf, Abdul Uzza, Abd, und der älteste davon war Abduddar. Abduddar. Das, wie heißen diese Namen? Abduddar, das bedeutet der Diener von dem Haus. Abd Manaf, der Diener von Manaf, das war Munaf oder Manaf, das war ein Götze. Abdul Uzza, der Diener von der Götzen, Al-Uzza. Abd, das bedeutet Diener. Die Namen, das sollte man nicht benutzen, ja? Nicht Abdul Dar, Abd Manaf, das darf man nicht. Auf jeden Fall, Abdul Dar war der Älteste, aber der war nicht so stark in Mekka und der hat nicht viel. Dann hat sein Vater ihm gesagt, ich werde dir alles geben, erben lassen, wenn ich sterbe. Als dann Qusay ibn Kilab starb, hat er diese Themen oder diese Eigenschaften alle an seinen Sohn Abdul Dar gegeben. Das heißt, Abdul Dar war dann der Führer von Mekka. عبد الدار تولى هذه المناصب وبعده تولاها أبناؤه لا شك بذلك ولكن أبناء عبد مناف أو مناف كانوا أعظم وأشرف كانوا أعظم وأشرف فلذلك أبناء عبد مناف أيضا كانوا أربع عبد شمس هاشم المطلب ونوفل تبه عبد شمس هاشم المطلب ونوفل فأتوا بني عبد مناف أو عبد مناف وتجمعوا على أن يأخذوها، واجتمع أيضا بنو عبد الدار على أن، وكانوا الأحلاف، هؤلاء عملوا حلف المطيبين وهؤلاء حلف الأحلاف، وكادت الحرب تنشب بين الاثنين، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم بأنهم تقاسموا هذه المسائل. فكان لعبد مناف السقاية والرفادة، هو عبد مناف السقاية والرفادة، وكانت الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار، هؤلاء أخذوها وهؤلاء أخذوها، تقاسموا السلطة يعني. تولى ذلك هاشم. لماذا هاشم؟ لأنه عبد شمس كان يسافر كثير، والآخرون يعني ما كان عندهم هذا الأمر، وكان هاشم يعني كان هاشم ليس هو الأكبر، ولكن كان الموسر أكثر وكان زعيم في قومه. وبعد ذلك أتى أمية ابن عبد شمس ابن أخوه، أراد أن يأخذ الزعامة من عمه، ولكن ما استطاع أن يفعل ذلك، فذهب أمية وعاش في الشام، يعني آل أمية ذهبوا إلى الشام. هذا التاريخ، شوف الربط بالأمور التاريخية. وهاشم كان في سفر من الأسفار، فتزوج في المدينة، تزوج من؟ تزوج سلمى بنت عمر بن بني النجار، التي ولدت له ولدا وهو سمته شيبة. فلما مات هاشم، من تولى بعد ذلك؟ مات هاشم، ومات عبد شمس، ومات نوفل، فمن بقي منهم؟ المطلب. فالمطلب بعد موت هاشم تولى السقاية والرفادة، فتذكر أن لأخيه هاشم ولدا في المدينة هو شيبة، فذهب وطلبه من أمه سلمى من بني النجار، فبعد أخذ ورد أعطته هذا الولد، فوضعه أمامه وأتى إلى مكة، فلما دخل فظن الناس أنه عبد المطلب، فسموه عبد المطلب وهو شيبة أصلا، ولكن أطلق عليه عبد المطلب وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب. قال وصلنا إلى جد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جده مباشرة، عبد المطلب اسم الأصل شيبة، يعني عبد المطلب. أبو عبد المطلب من؟ هاشم. أبو هاشم من؟ عبد مناف أو مناف. أبو عبد مناف من؟ أو مناف من؟ قصي. أبو قصي كلاب ابن مرة، وهكذا إلى معد، إلى عدنان، إلى نابت، إلى إسماعيل، إلى إبراهيم عليه السلام. بارك الله فيكم. ثابن كساكت، عبد الدار ديزون فون قصي ابن كلاب، هاد أليس ابنه من إنمك، und das ist so geblieben diese fünf Minister, die waren bei ungefähr jetzt Ministerien, ja, nicht dass man jetzt das wörtlich übernimmt, aber ungefähr damit man das versteht. Diese fünf sozusagen große Diensten hat Abd al-Dar übernommen. Aber der Bruder von Abd al-Dar war Abd Manaf. Und der hat vier Kinder gehabt. Diese vier Kinder sind Abd Shams, Abd Şems dediğine fondazone Haşim El-Muttalib Un-Nawfal. Und bitte diese, auch diese Namen sind wichtig. Speziell Haşim. Speziell Haşim. Die Kinder von Abd Manaf, die Kinder von Abd Manaf waren reicher und waren besser und die haben Macht in Mekka gehabt. Dann haben sie gesagt, wieso dann nehmen die anderen das oder die Kinder von Abd Dar, das wird ihre Cousins, wieso nehmen sie das? Wir mussten das eigentlich übernehmen. Dann kamen die Leute, diese, das bedeutet Abd Shams, Hashim, Muttalib und Nawfal, die kamen zusammen, die kamen zusammen und die haben sozusagen ein Eid geschworen, dass sie Mekka übernommen. Und die anderen, die Kinder von Abd Dar, die haben auch, die haben sich getroffen und die haben Eid geschworen, dass sie Mekka übernommen. Weil sie das haben eigentlich. Und dann könnte es Krieg zwischen den beiden Seiten anfangen, ausbrechen, aber am Ende haben sie gesagt, okay, die Leute von Abd Manaf übernehmen Al-Rifada und Al-Siqaya. Das bedeutet Dienst von Wasser geben an Pilgern und Dienst von Essen geben. Und die anderen, die Leute von Abd al-Dar, die Kinder von Abd al-Dar, übernehmen Al-Hijaba, wer Schlüssel von Al-Kaaba hat, Al-Liwa, die Flagge, Kriegsflagge, und Al-Nadwa, das bedeutet sozusagen das Haus des Rates oder des Besprechens, was sie in Mekka tun. Und hier, Barakallahu fikum, wer hat das übernommen? Hashim. Hashim hat Al-Rifada und Siqaya genommen. Warum? Weil sein Bruder Abd Shams, der war viel auf Reisen. Und die anderen haben keine Zeit dafür gehabt. Hashim hat das übernommen. Und ist so geblieben. Aber der Neffe von ihm, von Hashim, der Sohn von Abd Shams, von seinem Bruder Abd Shams, Umayya, der wollte eines Tages das übernehmen. Und er wollte Krieg gegen sein Onkel anfangen. Aber der konnte das nicht. Deshalb hat Umayya Mekka verlassen und erst nach Syrien, nach Damaskus. Und Hashim war ein Händler auch. Und er war eines Tages auf Reise und der war in Medina. Und dort hat er eine Frau getroffen, die hieß Salma. Die hieß Salma. Salma bint Amr von Bani al-Najjar. Von Bani al-Najjar. Und dort hat Hashim diese Frau geheiratet. Und er hat von ihr einen Sohn bekommen, der hieß Shayba. Der hieß, pass auf, Shayba. Und Hashim hat Al-Medina verlassen und er ist auf seiner Reise weiter. Dann später ist Hashim gestorben, war Hashim gestorben. Und Abd Shams auch starb. Al-Muttalib, Nawfal ist auch gestorben. Und Al-Muttalib hat eigentlich, als Hashim starb, hat Al-Muttalib sozusagen diese Dienste übernommen. Aber er hat sich erinnert. Er hat sich erinnert, es gibt in Medina einen Neffen von uns, der ist Shayba. Deshalb Al-Muttalib ist nach Medina, war nach Medina gereist, der wollte seinen Neffen mitbringen. Der war dort, der hat mit Salma gesprochen, der hat ihm gesagt, ja, aber mein Sohn, der hat gesagt, nein, der gehört zu uns. Dann hat Salma ihm Shayba gegeben. Als Al-Muttalib nach Mekka zurückkam, der hat diesen Jungen auf dem Kamel gehabt. Die Leute haben gesagt, der ist der Sklave Sklave von Al-Muttalib. Oder der Diener von Al-Muttalib. Und deshalb hieß er Abdul Muttalib. Wer ist Abdul Muttalib? Der ist der Großvater direkt von unserem Propheten Muhammad sallallahu. Das heißt, jetzt Barakallahu fikum, haben wir Abdul Muttalib. Der war der Sohn von Hashim. Hashim der Sohn von Abd Manaf. Abd Manaf der Sohn von Qusay ibn Kilab. Qusay ibn Kilab ibn Murra. Und in der sozusagen seine Großväter waren wer? Ma'ad, dann Adnan, dann zu Nabit, dann zu Ismail a.s., zu Ibrahim a.s. So haben wir jetzt die ganze Kette von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und wir sind jetzt bei wem? Bei Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kam nach Mekka. فلما بارك الله فيكم فلما هلك المطلب يعني مات من تولى تولى الأمر عبد المطلب تولى السقاية والرفادة طبعا كان هناك مشقة كبيرة لعبد المطلب في هذين الأمرين مشقة كبيرة لعبد المطلب في هذين الأمرين وطبعا روى أهل السير روى أهل السير أن عبد المطلب رأى مناما يعني كان في المنام كان نائم فرأى أنه يذهب إلى مكان معين ويحفر فإذا حفر يخرج له غزلان من ذهب وسيوف من ذهب ويخرج زمزم فذهب عبد المطلب فحفر هناك فوجد زمزم مرة أخرى بعد أن كان قد طمت مطموع الجراهيم وخزاعة تركوها وتركت هكذا ونسيها الناس فعبد المطلب رأى مناما فذهب ماذا فكانت زمزم وهذا طبعا يسر عليه المسألة طبعا بعد عبد المطلب لما مات عبد المطلب تولى السقاية والرفادة أبو طالب وثم أخذها عنه العباس أخوه على كل زمزم طبعا فضلها طعام طعم وشفاء سقم وزمزم لما شرب له كما ذكرنا بارك الله فيكم ماء زمزم طبعا عبد المطلب لاقى شيئا شديدا في مكة لماذا؟ لأن عبد المطلب ما كان عنده عيال كثير فنذر عبد المطلب إذا صار عنده عيال كثير إذا صار عنده عشرة بنين لا يذبحن واحد منهم نذر فطبعا هكذا ذكر أهل السير فرزقه الله بعشرة بنين وكانوا الحارث والزبير وحجل وضرار والمقوم وأبو لهب والعباس وحمزة وأبو طالب والأخير عبد الله فقرع بينهم فخرجت القرعة على أبي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على عبد الله وكان يحبه كثيرا عبد المطلب فما استطاع فذهب إلى سدنة يعني إلى العرافة كان عندهم عرافين فقالت له كل ما يخرج القدح الأزلام هذه الثلاثة اللي كنا نتكلم عنها كل ما يخرج عليه تفديه بإبل كل مرة عشرة إبل إلى أن فداه بمئة من الإبل وبقي وكبر طبعا يعني كان فتى هاشمي وكان إنسان عزيز في قومه عبد الله ابن عبد المطلب بارك الله فيكم wir haben dann gesagt المطلب hat sein Neffen mit nach Mekka geholt und المطلب war sozusagen derjenige der diese Geschäfte geführt hat in Mekka und als ihn geholt hat die Leute der hieß Scheibe eigentlich aber die Leute haben gesagt der Diener von المطلب und der hieß عبد المطلب später nachdem Al-Muttalib starb hat Abdul Muttalib alles übernommen Und das war für ihn sehr schwer, dass er immer allein, der hat auch keine Kinder gehabt, dass er allein den Pilgern zum Trinken gibt und zum Essen gibt. Und Samsam, pass auf, Samsam war schon nicht mehr da, weil die Leute Samsam zugemacht haben, dicht gemacht haben von Khuza'a oder von Al-Jarahim, Entschuldigung, als sie Mekka verlassen haben. Eines Tages, Abdul Muttalib in einer Nacht schlief und er hat geträumt, dass er zu einem Platz geht und dass er anfängt zu graben und er findet erstmal Reh aus Gold und dann Schwerten aus Gold und dann Wasser. Der ist dahin gegangen, der hat angefangen zu graben. Die Leute von Quraysh, die machen sich lustig über ihn. Was tust du da? Und so weiter. Auf jeden Fall am Ende, was sehen sie? Die sehen diese Rehe und dann sehen sie die Schwerte und dann springt nochmal Samsam. Das bedeutet, sie haben Samsam gefunden, nach vielen Jahren, nochmal. Und so war das leicht. Aber die Mekkaner, die wollten natürlich Samsam auch für sich haben. Dann haben sie eine Regelung getroffen mit Abdul Muttalib. Und Abdul Muttalib damals, was hat er sozusagen, der hat versprochen, wenn er 10 Jungen bekommt, dann wird er einen Jungen davon schlachten. Sozusagen opfern. Für Al-Kaaba. Und Abdul Muttalib hat wirklich 10 Söhne bekommen. Al-Harith, Al-Zubair, Hajjal, Dirar, Al-Muqawwam, Abu Lahab, Al-Abbas, Hamza, Abu Talib und der letzte davon, Abdullah. Abdullah war der Jüngste und Abdul Muttalib hat ihn so gelobt. Und Abdul Muttalib auch hat 6 Töchter gehabt. Safiya, Hakim al-Bayda, Atika, Umayma, Arwa und Barra. Diese 6. Das sind 10 Jungen und 6 Mädchen. Auf jeden Fall, weil er versprochen hat, einen Jungen zu opfern, als er dann als die Jungen groß waren, der hat ihnen gesagt, ich hab versprochen und ich sammle euch die 10 und ich werde jetzt verlosen, wen ich opfern werde. Der hat das gemacht und immer kommt das auf wen? Auf Abdullah. Immer kommt das auf Abdullah. Aber der liebt ihn. Was hat er gemacht? Der ist zu einer, wie Magierin, Wahrsagerin gegangen. Die hieß Al-Arrafa. Die war in Khaybar. Da hat sie gesagt, was ist die Lösung? Da hat sie ihm gesagt, so, machst du so. Du machst Verlosung und wenn immer Abdullah ist der Betroffene, dann gibst du 10 Kamele. Bis am Ende kommt, dass du nicht schlachtest. Nicht opferst. Der hat das gemacht einmal. Schau mal, dieser Aberglaube. Ja? Möge Allah uns bewahren. Das war nicht von Gott. Das war von sich selber. Aber einmal, zweimal, 10-mal, 100 Kamele hat er sozusagen Barakallahu fikum als Lösung. Der hat ihn losgekauft mit 100 Kamelen. Und so konnte Abdullah weiterleben. Wer ist Abdullah? Der Vater vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Abdullah kana shabban wa siman wa kanat nisa'u Quraysh tatamanna an tatazawwaj min hadha ar-rajul liwasamatihi wa lihasabihi wa ila ghayr dhalik. Wa kan yurid أبوه يعني عبد المطلب أن يزوجهم لإحدى فتيات قريش فبارك الله فيكم ما وجد إلا فتاة من بني زهرة كما ذكرنا زهرة أو زهرة وهي آمنة بنت وهب وهي كذلك من عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة وتجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده، في جده بارك الله فيكم، فتزوج عبد الله آمنة. وطبعا كانت النساء تتعرض لعبد الله، ولكن هو ما كان يريد لوسامته، ولكن هو ما كان يريد، فتزوج آمنة بنت وهب وبقي معها مع آمنة بعض الأيام، وحملت آمنة حملت آمنة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فخرج عبد الله في تجارة إلى الشام وترك زوجته، ولكن في منطقة هناك وكان قد ترك زوجته عند بني النجار بالمدينة، وهو في طريق العودة مريض، ومات عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إلا جنينا. طبعا اختلف بعض أهل العلم، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره شهرين، ومنهم من قال كان عمره سنة إلى غير ذلك، ولكن بارك الله فيكم عبد الله مات والنبي صلى الله عليه وسلم حمل، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم جنين في بطن أمه صلوات الله وسلامه عليه. خلص ها ها تفضل. بارك الله فيكم. وكان ذلك طبعا لما مات عبد الله بقيت آمنة لوحدها، وفي عام الفيل ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما قصة الفيل فمشهورة، وأن أبرهة الأشرم أراد أن يهدم الكعبة، ففي تلك السنة ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبذلك وصلنا إلى المراد. وإن شاء الله يوما ما قد نكمل قصة النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما، الله أعلم متى، حتعرفوا بعدين شو صاير. 9 و6 أخوات. بارك الله فيكم. أبوهم هو عبد الله عبد المطلب. عنده أخوات كم شيخ؟ ها؟ أخوات عنده أخوات؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده لا أخوات ولا أخوة، واحد هو بس هو اللي شلون مات أبوه وهو عمره شهرين حمل. طب خير إن شاء الله. بارك الله فيكم. فهذا قلت عبد المطلب wollte ein Kind von seinen 10 Kindern opfern, aber Allah سبحانه وتعالى hat Abdullah gerettet. Und dann Abdullah war ein richtiger Mann geworden, der charmant war und der so schön und hübsch war. Und die Frauen von Mekka, die wollten sozusagen nur ihn heiraten, oder manche auch Frauen, die wollten Unzucht mit ihm begehen, weil er so, sage ich jetzt, so schöner und richtiger Mann war, Abdullah. Aber Abdullah wollte das nicht tun. Und Abdul Muttalib wollte sehen, dass sein Sohn heiratet. Deshalb hat er für ihn gesucht. Am Ende hat er Amina, nicht Amina, nicht Amina, Amina, Amina, Amina bint Wahab, Amina bint Wahab, Barakallahu fikum. Er hat sie geheiratet. Abdullah hat Amina bint Wahab geheiratet, und sie war eine sehr schöne Frau und eine Frau, die Weisheit gehabt hat. Er hat sie geheiratet und er ist mit ihr ein paar Tage geblieben, und dann musste er auf Reise wegen Handel. Und er hat sie mitgenommen und er hat sie in Medina bei Bani An-Najjar gelassen. Oder, Entschuldigung, der war bei Bani An-Najjar. Und der hat sie gelassen. Aber während diese Tage, dass er bei ihr war, sie ist schwanger geworden. Und natürlich schwanger mit wem? Mit dem Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Abdullah dann war auf der Reise, als er bei seinen Onkeln war, das wird von Mutter Seite, weil Abdul Muttalib dort war und so weiter, dann ist er krank geworden und starb dann Abdullah, während der Prophet Muhammad sallam zwei Monate Embryo war. Das war zwei Monate Embryo, noch in Gebärmutter von seiner Mutter, und sein Vater starb. Und dann barakallahu fikum ist Amina allein geblieben, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi, Entschuldigung, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi dann ist geboren im Jahr des Elefanten. Was bedeutet Jahr des Elefanten? Das war dieses Jahr, als ein Abraha Al-Kaaba angreifen wollte. Es gab Abraha, der wollte Al-Kaaba angreifen. Und übrigens, wir haben schon über diese Geschichte gesprochen. Und die ist sehr bekannt. Die ist sehr bekannt, diese Geschichte. Barakallahu fikum. Wajizakum Allah khairan. Nicht tippen einstellen. Einfach rot. Rot geben. Tak. Fertig. Auf jeden Fall. Barakallahu fikum. Jahr des Elefanten war das Jahr, in dem der Prophet Muhammad sallallahu geboren war. Und zwar, Abraha al-Ashram wollte Al-Kaaba angreifen, der wollte Al-Kaaba zerstören. Warum? Weil die Araber, die Kirche in Sana'a, die haben das geschändet. Und der hat gesagt, ich werde auch Al-Qulays, hieß das. Und der hat gesagt, ich werde auch Al-Kaaba sozusagen zerstören. Der könnte das nicht machen. In diesem Jahr war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam geboren. Und somit, barakallahu fikum, sind wir endlich dazu gekommen, dass wir jetzt richtig mit der Geschichte vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam anfangen können. Das heißt, das Ganze, was wir gemacht haben, barakallahu fikum, oder erzählt haben, das war die Vorgeschichte. Wir haben bei der arabischen Halbinsel angefangen. Wo ist das? Wie ist das? Welche Geschichte hat die arabische Halbinsel? Dann haben wir über Ibrahim a.s. gesprochen. Und dann über Ismail a.s. gesprochen. Und dann über Mekka gesprochen. Und wie die Familien in Mekka waren. Und wir haben, barakallahu fikum, sozusagen über die Großväter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi gesprochen. Und dann über seinen Großvater, Vater Abdul Muttalib, der hieß Shaybe, der ist kein Abdul Muttalib. Und dann über Abdullah, der Vater von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi. Und jetzt wissen wir, der Prophet Muhammad sallallahu war noch Embryo, als sein Vater starb. Eines Tages, falls wir noch Unterricht haben würden, würden wir inshallah über diese Themen noch erzählen. Aber erstmal ist genug. Wallahu ta'ammad wa ala alihi wa sahbihi. فسلم تسليما كثيرا. إذن بارك الله فيكم. الآن وصلنا إلى ميلاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللي عنده سؤال يتفضل في الموضوع الذي تكلمنا فيه فقط. السؤال هذا التاريخ اللي انكتب هل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم حدث فيها ولا شلون كتب يعني شلون عبر. هذا التاريخ أخذه أهل العلم عبر يعني الناس اللي كانوا في مكة ويقولوا هذا الكلام، والذي كتبه أهل السير، كتبه أهل السير وأهل التاريخ. فقد يكون جزء منه، قد ما يكون كله صحيح 100%، ولكن هذه الأمور كانت معروفة بين الناس. يعني مثلا لما بنحكي عبد المطلب، ليش اسمه عبد المطلب؟ عبد المطلب ما اسمه شيبة، هذا معروف لأنه أهل مكة كان يقوله، اسمه مو عبد المطلب. يعني ليس كل ما نتكلم عليه قبل، لا مو كله، بس في منه كثير قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن ما يهمنا أصلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الناحية التاريخية. نعم. يعني حتى أنت تعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والآن يتبين لنا أنه نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو من أحسن الأنساب. شوفوا أعمى يعني أبوه وجده وجد أبيه وكذا وكذا، كلهم كانوا من ولاة مكة وكانوا من أحسن نسب، وهذا مهم لأنه الأنبياء يكونوا من أحسن الناس نسبا. أبو لهب هو عمه، عمنا، ولكن يدخل النار. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لابغو دزاك استيزك شيشت فزفيه يتسك لانت هابن بسم خوفيت محمد صلى الله عليه وسلم تزويت إبادي أرابي شهال بإنزل ون إبادي زلويت ون سو فايتا إس ألس سو تساقن بليك فون دا سنة ناين داس إس ألس فون دا جيشت sozusagen von den Gelehrten geschrieben. Es kann sein, dass das viel davon auch nicht bestätigt ist. Aber diese Sachen, die sind sozusagen wie klar, ja? Wie wir, wenn wir jetzt sprechen und wir sagen, ja, mein Vater hat mir erzählt, dass vor 50 Jahren oder 70 Jahren die Leute die Häuser anders gebaut haben und das war so und das war so. Das hat man immer erzählt bekommen von den anderen, die früher sind. Aber vieles davon auch hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bestätigt. Zum Beispiel die Geschichte von Ibrahim, die Geschichte von Ismail alaihi salam, die Sache mit jetzt Mekka und so weiter. Der Prophet hat viel davon erzählt, sallallahu alaihi wasallam. Na. Amir Abdullah, wenn ihr das, wenn ihr das, wenn ihr das, wenn ihr das, wenn ihr das, wenn ihr das, wenn ihr das, wenn ihr das, wenn ihr das, wenn ihr das, wenn ihr das, wenn ihr das, wenn ihr das, wenn ihr في مكة شيخ في مدينة. شو هي؟ كان له في المدينة ناس، ولكن هي أصلا من مكة. والله تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب. لما الرسول هاجر عن المدينة. لا هي دفنت هناك، كانت في عند أخوالها. لما الرسول عن المدينة ساعدوا شيخ منين؟ ها؟ لما الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة. يعني عارف انه خوال امه هون اي نعم صحيح ساعدوا شيخ ولا. نعم بني النجار ساعدوني لما هاجر الرسول نعم بارك الله فيكم. دي بغودة زارت اس آمينة اوس مدينة او دا اوس مكة نتوريش آمينة اس اوس مكة دي كومت اوس قريش دي كومت اوس قريش ون دي سبب جزار دي هات ان اين كروس فاتر من دم قفيت محمد صلى الله عليه وسلم دي هافن ايش معنى عبد الله ون زي هافن دين جلايشن كروس فاتر باي زم بايشبيل باي عبد مناف ونسو. طيب ان شاء الله بس هي سكوت دينكش خير ان شاء الله. قبيلة قريش كانت كلها اقرباء واخوة وكم كانوا متفرقين. وين متفرقين؟ نشوف كل واحد بده الحكم. ايه كل واحد بده الحكم. طيب انا هم اخوة لكن كل واحد طبيعي يعمل قرار. ليش الان شلون الناس كل واحد بده الحكم مثلنا؟ يعني الان ما بتلاقي اخ اشوف الحكام العرب الابن يقتل زايد قتل ابوه. الملك حسين بعت ابوه للعصفورية، بعت ابوه لمشفى المجانين. الثاني سمم هاي. الثالث ترك ابوه يطلع، فلما كان بسويسرا انقلب عليه وطيره. الرابع قتل أحسن صديق له. الخامس يا لطيف معروف هذا. لا مو هو بس غيره. إذن هذا معروف. نعم شيخ هذا قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم الأحداث اللي جاءت من هذا العرب كل القبائل والنزاعات هذا هل كان في ديان المسلمين هذا؟ نعم هل كان المسلمين؟ من هم؟ هل كان يقاتلون؟ بعض اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بس ليش كانوا ممكن حجاج يجوا يطعموا ويسقوا من بقايا دين إبراهيم الله يهديك ولك مو تكلمنا عن هذه المواضيع كلها الموحدين لا ما كانوا موحدين أهل مكة لا كانوا ورقة ابن نوفل كان من حبيبي هذا غير هذا أنا انكشف بشيخ لا ليش العصر الجاهلية بس يعني إنه لك أهل مكة كان عندهم لسه شيء من بقايا دين إبراهيم والحج كان معروف عندهم فلذلك نرجع ونقول أنه الذي يقول الله خلقني ما يكفي بالنسبة لنا في ديننا ما يكفي إنما يجب أن تعبد الله وحده لا شريك له وين مشكلتهم هم كانوا يحجوا وكان منهم يطوفوا حول البيت ويسعوا بين الصفا والمروة وكانوا أيضا يعني يفعلوا كثير من الأمور كانوا يتصدقوا وكانوا يعملوا خير بل قال تعالى في سورة الزمر وما نعبدهم والذين اتخذوا ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دون الله عند لا نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى يعني احنا نعبد الأصنام مو للأصنام إنما نفس الشيء الذي يفعله بعض المسلمين اليوم بأنه يذهب للقبر ويدعو صاحب القبر فلما تقول له أنت تدعو صاحب القبر يقول لك لا أنا أدعو الله بس أجعل بس ب ب ب ب بجاه صاحب القبر والولي نفس الشيء تماما نسأل الله السلامة يبغوا ذاك دي لوتة إن مكة دي هابن حج كمخ und die haben den Pilgern zum Essen zum Trinken gegeben. Aber die waren doch keine Muslime. Wieso machen sie Hajj? Wieso pilgern sie? Ja, weil Al-Hajj bei Ibrahim a.s. angefangen hat und vor ihm auch. Die Propheten haben Hajj gemacht. Aber das Problem bei diesen Leuten von Mekka war, dass sie bestimmte Sachen von Religion von Ibrahim noch gehabt haben, wie Hajj zum Beispiel. Aber die haben Schirk begangen. Deshalb sagen wir immer, das geht nicht, dass man nur sagt, ja, mein Gott ist Allah. Das genügt nicht in unserer Religion, mein Gott ist Allah. Das genügt nicht. Mein Gott ist Allah. In unserer Religion. Sondern in unserer Religion, du musst Allah allein und einzig anbeten. Die Leute von Mekka, die haben gesagt, Allah ist unser Gott. Und die haben auch gesagt, wir beten ihn an. Aber wir nehmen diese Götzen nur als Vermittler. Wenn wir diese Götzen, wenn wir uns vor diesen Götzen niederwerfen, wenn wir für die Götzen schlachten, wenn wir diese Götzen rufen, dann bringen diese Götzen uns näher zu Allah. Das wird Allah wird von uns mehr annehmen, wenn wir diese Götzen als Vermittler nehmen. Und subhanallah, du findest diese Eigenschaft heute genau bei manchen, die sich Muslime nennen. Der geht zum Grab, der verlangt von einem Verstorbenen, und wenn du ihm sagst, was machst du da? Der sagt, nein, ich verlange von Allah, aber mittels dieses Verstorbenen. Oder die Christen, die gehen zur Kirche und die sagen Heilige. Oder die Juden, Azra. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum. Der Islam heißt, dass du Allah allein und einzig anbetest, dass du keinen Vermittler hast zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du einen Gottesdienst machst, dann machst du das für Allah subhanahu wa ta'ala und nicht für die anderen Leute. Nicht, dass man zu einem Grab geht und sagt man, ja, oh Allah, wegen diesem Verstorbenen, weil er gut war, dann gib mir das. Genau, was manche, die sich Muslime nennen, heute tun. Möge Allah diese Leute recht leiten, weil sie nicht wissen. Nur Vergleich, nur der Mensch braucht einen Vergleich hier zu machen. Die Kuffar von Mekka, die haben, Mushrikin von Mekka, die haben Hajj gemacht. Und die Leute heute auch machen Hajj. Aber was ist der Unterschied? Die haben Hajj nicht für Allah gemacht direkt, sondern die haben die Götzen als Vermittler genommen und die haben zum Beispiel Tawaf gemacht mit Wal-Iyadu Billah. Das bedeutet nackt. Aber in unserer Religion, wir machen Hajj für Allah. Und alle Taten sind für Allah. Und wir tun, wie Allah uns offenbart hat, مثل ستم قوفيت محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كان في مثل غير في بيت كبيت ماخن او في طواف ماخن او نسوه هذا فأفضل لو في من دس فشتي تنفض من نيمالس سوفستن او دي شيعة او دي زولشي لويت بارك الله فيكم فولغن und das sage ich immer, außer die Verrückten, die gehirnlos sind, verstandlos sind, wenn du verstandloser bist oder gehirnloser bist, dann wirst du entweder Christ oder Schia oder Sufi oder solche Sachen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aber wenn du nur dein Gehirn wirken lässt, ja, ich brauche nicht die Menschen. Ich bete Allah subhanahu wa ta'ala an. Da brauche ich keinen Vermittler. Wenn ich Bittgebet mache, dann sage ich, oh Allah. Und so, weil, das ist unsere Religion. Weil die Kuffar in Mekka, die haben geschlachtet und die haben Tawaf gemacht und die haben Sa'i gemacht und die haben Halt gemacht und die haben auch gespendet und die haben anderen geholfen. Das sind gute Eigenschaften. Aber warum haben sie das getan? Nicht vor Allah. Die haben einen Vermittler genommen, weil er so will. قبل النبي كان فيه إسلام الله يهديك الإسلام هو الدين عند الله وكل الأنبياء كانوا مسلمين وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وكل نبي كان يأتي لقومه يقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فالله سبحانه فالإسلام موجود لأن الله يقول إن الدين عند الله الإسلام والله سبحانه وتعالى بلغنا على لسان أنبيائه جميعا أنهم مسلمين إبراهيم ونوح ولوط وكلهم مسلمين وإنما شريعته ومنهاج النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أتم هذا الدين فكان فيه قبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلام ولكن بشريعة ومنها يعني إسلام الدين عقيدة وأخلاق أما الشريعة والمنهاج تختلف بين الأنبياء فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص تم الإسلام بحيث أن الإسلام صار عقيدة ومنهاج وشريعة وأخلاق وكل شيء هو هذا الدين دين النبي صلى الله عليه وسلم لكن قبله لا شك في إسلام لأن الإسلام هو التسليم لله بماذا بالتوحيد والانقياد بالطاعة والخلص من الشرك وهذه دعوة الأنبياء جميعا تبغوا إذا قابس إسلام فود بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هي نتلي قابس إسلام فود بروفيت صلى الله عليه وسلم إبراهيم فا مسلم إسماعيل فا مسلم عيسى فا مسلم موسى فا مسلم نوح فا مسلم آدم فا مسلم ألي بروفيت فا مسلم إذا زاد الله سبحانه وتعالى القرآن أبا Warum der Prophet dann? Der Prophet Muhammad s.a.w. hat diese Religion vollendet. Also die Religion bei Allah ist der Islam. Das ist eine Religion. Aber es gibt verschiedene Lehren. Was ist eine Lehre? Das heißt Scharia und Minhaj. Methodik und Normenlehre. Die Normen. Die Normen und die Methoden bei den Propheten, die waren unterschiedlich. Und der Prophet Muhammad s.a.w. kam mit Norm und Lehre der Vollendung des Islam. Aber der Islam als Glaube haben alle Propheten gehabt, weil sie sich alle Allah subhanahu wa ta'ala ergeben haben und weil sie Allah gehorcht haben und die haben alle vor Schirk gewarnt. Und wenn man das verstanden hat, dann versteht man. طيب, alle Kollegen, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Salli lahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira.